Erster Gott sprach zu Jeremia. Er gab ihm diese Worte. Zweiter, geh zum Tor des Tempels Gottes. Sage dort diese Botschaft. Hört das Wort Gottes, ihr Leute von Juda. Ihr kommt hierher, um Gott anzubeten. Dritter, so spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, ändert euer Verhalten. Tut gute Dinge. Dann lasse ich euch an diesem Ort wohnen. Vierter, vertraut nicht auf falsche Worte. Die Leute sagen, das ist der Tempel Gottes. Das ist der Tempel Gottes. Das ist der Tempel Gottes. Fünfter, ihr müsst wirklich gut leben und Gutes tun. Ihr müsst gerecht sein, wenn ihr Streit habt. Sechster, unterdrückt keine Fremden, Waisen oder Witwen. Tötet keine unschuldigen Menschen an diesem Ort. Lauft nicht anderen Göttern nach. Das bringt euch Unglück. Siebter, dann lasse ich euch an diesem Ort wohnen. Es ist das Land, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet für immer dort leben. Achter, aber ihr vertraut auf falsche Worte. Das hilft euch nicht. Neunter, ihr stehlt, tötet und brecht die Ehe. Ihr schwört falsch. Ihr opfert Baal und lauft anderen Göttern nach. Diese Götter kennt ihr nicht. Zehnter, dann kommt ihr in mein Haus. Es trägt meinen Namen. Ihr sagt, wir sind sicher. Aber ihr tut weiter all diese schlimmen Dinge. Elfter, ist dieses Haus, das meinen Namen trägt, eine Räuberhülle für euch? Ja, ich sehe es auch so. Das sagt Gott. Zwölfter, geht nach Silo, wo ich früher wohnte. Dort habe ich meinen Namen wohnen lassen. Seht, was ich mit Silo gemacht habe. Das war wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Dreizehnter, ihr habt all diese schlechten Dinge getan. Das sagt Gott. Ich habe immer ernsthaft zu euch gesprochen. Aber ihr habt nicht gehört. Ich habe euch gerufen, aber ihr habt nicht geantwortet. Vierzehnter, darum werde ich mit dem Haus handeln, das meinen Namen trägt. Ihr vertraut auf dieses Haus. Ich werde auch mit dem Ort handeln, den ich euch und euren Vätern gab. Ich werde damit so handeln wie mit Silo. Fünfzehnter, ich werde euch von mir wegstoßen. So habe ich eure Brüder weggestoßen. Das waren alle Nachkommen von Ephraim. Sechzehnter, du aber, bete nicht für dieses Volk. Bitte mich nicht für sie. Ich werde dir nicht zuhören. Siebzehnter, siehst du nicht, was sie in den Städten Judas tun? Siehst du nicht, was sie auf den Straßen Jerusalems tun? Achtzehnter, die Kinder sammeln Holz. Die Väter machen Feuer an. Die Frauen kneten Teig für Kuchen. Sie machen Kuchen für die Himmelskönigin. Sie opfern anderen Göttern Getränke. Das ärgert mich. Neunzehnter, ärgern sie mich? Das sagt Gott. Nein, sie ärgern sich selbst. Sie werden sich schämen. Zwanzigster, darum spricht Gott der Herr, mein Zorn wird über diesen Ort kommen. Er kommt über Menschen und Tiere. Er kommt über die Bäume und die Früchte des Landes. Er wird brennen und nicht aufhören. 21. So spricht Gott, der Herr der Heere, der Gott Israels, legt eure Brandopfer zu euren Schlachtopfern. Esst das Fleisch. 22. Als ich eure Väter aus Ägypten führte, sagte ich nichts. Ich gab keine Befehle über Brandopfer und Schlachtopfer. 23. Ich befahl ihnen nur dies, gehorcht meinen Befehlen. Dann werde ich euer Gott sein. Geht den Weg, den ich euch zeige. Dann wird es euch gut gehen. 24. Aber sie hörten nicht. Sie hörten mir nicht zu. Sie folgten ihren bösen Gedanken. Sie kehrten mir den Rücken zu, nicht das Gesicht. 25. Seit eure Väter aus Ägypten zogen, habe ich meine Diener gesandt. Das sind die Propheten. Ich sandte sie jeden Tag zu euch. Ich wurde nicht müde. 26. Aber sie hörten nicht auf mich. Sie hörten mir nicht zu. Sie waren stur. Sie taten noch schlimmere Dinge als ihre Väter. 27. Du wirst ihnen all diese Worte sagen. Aber sie werden nicht auf dich hören. Du wirst sie rufen. Aber sie werden dir nicht antworten. 28. Dann wirst du über sie sagen, dieses Volk gehorcht Gott nicht. Es nimmt keine Lehre an. Die Treue ist weg. Sie ist aus ihrem Mund verschwunden. 29. Schneide dein Haar ab und wirf es weg. Singe ein Klagelied auf den Hügeln. Gott hat dieses Volk abgelehnt und weggestoßen. Es ist seinem Zorn verfallen. 30. Die Leute von Juda haben getan, was mir nicht gefällt. Das sagt Gott. Sie haben schlimme Götzen in mein Haus gestellt. Es trägt meinen Namen. Sie haben es schmutzig gemacht. 31. Sie bauten Opferstätten in Tophet, im Tal Ben-Hinnom. Dort verbrannten sie ihre Söhne und Töchter. Das habe ich nicht befohlen. Ich habe nie daran gedacht. 32. Darum wird eine Zeit kommen. Das sagt Gott. Man wird nicht mehr von Tophet oder dem Tal Ben-Hinnom sprechen. Man wird es das Würgetal nennen. Man wird in Tophet begraben, weil kein Platz mehr ist. 33. Die Toten dieses Volkes werden Futter für Vögel sein. Sie werden Futter für wilde Tiere sein. Niemand wird sie verscheuchen. 34. Dann nehme ich die Freude aus den Städten Judas. Ich nehme die Freude aus den Straßen Jerusalems. Man wird keine Hochzeit mehr feiern. Das Land wird eine Wüste werden.